Orange FM. Hallo, hier ist MC Lücke, Fritz Gründungsmitglied und Moderator von 1993, also vom ersten Tag an bis Ende 2007. Zunächst einmal möchte ich Fritz ganz herzlich gratulieren. Es war mir immer eine Freude und eine Ehre, 15 Jahre lang für Fritz arbeiten, moderieren zu dürfen. Daneben habe ich noch ein paar andere Sachen auf die Beine gestellt, zum Beispiel mit Aditya Sharma die Fritz-Studio-Konzerte, die sehr erfolgreich gelaufen sind, oder auch das Fritz-Zocker-Team, in dem einige musikalische Größen ihre wahre Blüte, zumindest auf den grün-braunen Fußballfeldern Brandenburgs und Berlins, gefunden haben, sich dahin entwickelt haben. Ich rede jetzt von Marten, besser bekannt als Materia, der 3 Jahre gemeinsam mit seinem Manager Chris Berndt fürs Fritz-Zocker-Team gekickt hat. Auch andere, die es geschafft haben, wie Alexander Knappe, der aber wahrscheinlich eher bei Antenne Brandenburg musikalisch zu Hause ist, haben für Fritz gekickt. Ja, ich möchte euch eigentlich die Geschichte erzählen vom Sendestart. Das war ja am 1. März 1993, wenn ich mich richtig erinnere, in der Nalepastraße. Ich glaube, um 6 Uhr morgens war es soweit. Fritz ging on air und es war ja so, Fritz war ja der Testballon der ARD, ob Ossis und Wessis miteinander Radio machen können. Ja, 25 Jahre Fritz ist der beste Beleg dafür. Sie können und werden das auch weiterhin tun. Damals war das alles sehr spannend. Ja, wir waren ja in der Masurenallee im Westen der Stadt, mussten dann in der Nalepastraße arbeiten. Und es war halt so, dass Radio for You, das Programm, bei dem ich vorher gearbeitet habe, auch schon von Helmut Lehnert, unserem ersten Chefredakteur bei Fritz, geführt wurde. Und ich war damals ein Motorradfreak und habe immer davon geträumt, die Easy Rider Strecke von L.A. nach New Orleans zu fahren. Und Helmut sagte dann, okay, in der Vorbereitung auf Fritz brauche ich dich nicht. Mach deine blöde Motorradtour in den Monaten Januar, Februar 1993, aber sei zum Sendestart am 1. März 93 wieder da. Ja, gesagt, getan, bin ich also nach Amerika gefahren, habe diesen Kindheitsjugendtraum von mir verwirklicht, war am Wochenende vor dem Sendestart wieder da. Damals hatte man immer ein AB, keine Mailbox, und da hatte ich eine Nachricht meines Chefs Helmut Lehnert, der sagte, Micha, du musst unbedingt was machen, wir brauchen noch eine Band für den Sendestart, du kennst doch Element of Crime, du bist doch mit Jakob befreundet, dem Gitarristen, guck mal, was du machen kannst. Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt, das waren ja dann, glaube ich, 2 Tage. Element of Crime war natürlich noch nicht so groß, wie sie heute sind, aber es war trotzdem schon ein Husarenritt, den dann zu überreden, das zu machen, ein richtiges Konzert für Fritz zu spielen, rauszukommen, morgens in der Früh in der Leperstraße. Ja, und das war dann ein sehr gelungener Auftakt für Fritz mit Element of Crime am 1. März 93. Deswegen habe ich auch Element of Crime ausgesucht. Ein Stück aus dieser Zeit, das mir immer noch sehr gefällt. Damals hinter Mond, Element of Crime. Tach, ihr Fritz-Piepen. Hier ist Erik Mickern. Die Frühgeborenen unter euch, die kennen mich noch von den Radiofritzen am Morgen und auch den Radiofritzen am Nachmittag. Und ich habe auch tatsächlich relativ viele Festivalsendungen gemacht. Unter anderem 2014. Krass, schon wieder 4 Jahre her. Jedenfalls Helene Beach Festival. Es war ein super entspannter Juli-Samstagnachmittag. Eben richtig schön sommerlich. Wir haben Fritz extra gemacht vom Helene Beach. War alles cool. Wir hatten ganz tolle Interviewgäste. Alligator zum Beispiel haben wir im Bandbus besucht. Oder mit Aki Bosse waren wir am Strand. So, und auf einmal, plötzlich, ja, wird der Himmel pechschwarz. Wolkenbruch. Und die ganze Technik bricht zusammen. Oh, alle völlig panisch hin und her gerannt. Dann haben wir mit dem Sender telefoniert. Was können wir jetzt machen? Ging gar nichts. Dicke Wolkendecke. Das Satellitensignal kam nicht durch. Nix ging mehr. Tja, und was haben wir gemacht? Ich habe mir einfach das Handy vom Techniker geschnappt. So ein richtig schöner alter Nokia-Knochen. Habe mich ins Studio stellen lassen und dann schön per Handy weiter moderiert. So bestimmt gut 20 Minuten lang, bis dann wieder alles ging. Also totales Chaos, aber irgendwie richtig geil. So Fritz halt irgendwie. Tja, jetzt sind schon 25 Jahre Keule. Wahnsinn. Also für mich bist du auf jeden Fall mehr als immer nur ein Radiosender. Fritz ist eine Einstellung, ist immer ein bisschen anders als die restlichen Kinder an der Straße. Und im Herzen werde ich auf jeden Fall immer Fritze bleiben. Ich freue mich total auf deine Geburtstagssause nächste Woche. Das wird richtig stark. Und weil du auch eine alte Revennudel bist, du hast ja auch eine Vergangenheit aus den 90ern, habe ich jetzt für dich, mich und für euch da draußen den besten Moby-Song ever. Feeling so real. Alles Gute, Fritz. Feuer frei. yes, yes. Wir sind Gör und wir wünschen Fritz alles Liebe zum 25. Geburtstag. Fast so alt wie wir. Fast so alt wie wir, ein Jahr noch. Wir wünschen uns natürlich für Fritz und von Fritz eine eigene Gör-Sendung, wo wir Parfüms und Pflanzenreviews, Pflanzenplaylists erstellen. Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, es ist auch ein gutes Geschenk für Fritz. Nachrichten mit Britta Notnagel. In der Türkei ist ein weiterer deutscher Staatsbürger freigelassen worden. Hi, ich bin Caro Corneli. Die älteren Fritz-Hörer kennen mich vielleicht noch von Caro Ass. So hieß die erste Sendung, die ich hier Fritz moderiert habe. Manch einer, der heute BWL fertig studiert hat, ist zu der Zeit, als ich meine erste Sendung hier gemacht habe, wahrscheinlich noch mit der Rassel um den Weihnachtsbaum gerannt. Und jetzt wird es aber emotional, also das bedeutet gefühlsbetont. Ich habe hier bei Fritz seinerzeit 1999 war das MC Lücke kennengelernt. Der war hier Moderator vom Soundgarden am Montag. Und außerdem war er der Coach vom Fritz-Soccer-Team. Und ich habe mich in den verliebt. Und der hat sich halt auch in mich verliebt. Und alle haben uns ausgelacht, weil der 18 Jahre älter ist als ich. Und in den Fluren haben die dann immer so gesagt, die zwei sind Harold und Mode von Fritz. Für alle, die den Gag nicht kriegen, das ist ein Film über ein Liebespaar mit 65 Jahren Altersunterschied. Aber wir zwei haben da drauf so ein bisschen gepfiffen und erstmal ein Fritz-Baby gemacht. Das zweite, es gab schon ein Fritz-internes Baby. Das Baby hat jetzt auch schon BWL fertig studiert, ist klar. Da ist also viel Wasser die Spree runtergegangen seitdem. Das ist alles schon ein bisschen her. Aber in dieser Zeit, bevor wir Eltern wurden oder auch noch als wir Eltern wurden, hat MC in seiner Sendung ganz regelmäßig Lieder für mich gespielt. Und eins, das er wirklich nur für mich gespielt hat, das hört ihr jetzt. Das ist von Last Days of April. Der Song heißt Will the Violence Be Playing? Und ich möchte in diesem Zusammenhang Fritz ganz herzlich gratulieren. Zu 25 Jahren, meine Güte. Gratulation. Tag Leute, mein Name ist Felix Seibert-Deiker und ich moderiere das ARD-Politikmagazin Fakt. Und kennt ihr auch so beinahe Geschichten? Also meine geht so, beinahe wäre ich mal als Moderator bei Fritz gelandet. Ich habe damals einfach ein Video von mir hingeschickt und ich wurde dann auch zum Casting eingeladen. Was mir allerdings nicht klar war, als Radiomoderator musst du nicht nur quatschen, sondern auch eine Menge Knöpfe drücken und zwar die richtigen Knöpfe im richtigen Moment. Und liebe Fritzen, es lag nicht an euch, dass wir nicht zusammengekommen sind. Ihr wart echt mega geduldig, aber hey, man muss der Wahrheit auch ins Auge blicken. Beim Fernsehen bin ich besser aufgehoben. Da gibt es einfach keine Knöpfe. Alles Liebe zum Fritz und 20. Und ich wünsche mir von Tolo Habits, das war der Song, den ich damals im Casting ungefähr auch Fritz und 20 Mal an der falschen Stelle gestartet habe. Fritz! Ja, mein Name ist Ole Stürmann. Ich war von 1998 bis 2013 bei Fritz. Hab eigentlich alles moderiert, was es so an Sendungen gab. Auch einige, die es nicht mehr gibt, aber das lag nicht an mir. Was ich Fritz anlässlich des 25. Geburtstages noch mit auf den Weg geben wollte, sind ein paar Geschichten, die sich zugetragen haben in dieser Zeit. Es war ja eine relativ lange. Und einige waren gar nicht so toll. Also meine Karriere bei Fritz fing zum Beispiel damit an, dass ich an meinem ersten Arbeitstag den Fritz-Mini kaputt gefahren habe. Da war der Chef nicht begeistert. Meine erste Reporterschalte spielte sich so ab, dass mir 2 Minuten, bevor ich on-air gehen sollte, also im Radio zu hören sein sollte, sämtliche Unterlagen vom Wind weggeweht worden waren. Und die Schalte dann, naja, sagen wir mal so, nicht 3 Minuten, sondern ungefähr 20 Sekunden lang war und ich eigentlich nur gesagt habe, ja, das Konzert hier ist eigentlich irgendwie ganz schön gewesen. So ging es los. Ich durfte dann ja aber trotzdem noch ein bisschen moderieren und da passierten dann so Sachen wie, dass Bands unangemeldet vor der Tür standen. Irgendwann hieß es zum Beispiel, Silbermond ist da. Wir haben uns alle fragend angeguckt und festgestellt, keiner hatte Silbermond eingeladen. Zumindest wusste keiner mehr was davon. Die haben wir dann einfach interviewt, also so aus der Hüfte. Das ging auch, hat sogar Spaß gemacht. Als ich dann irgendwann diese eine Woche hatte, ja, da hatte ich so dann das Gefühl, so jetzt kann es mit Fritz eigentlich auch zu Ende gehen. In dieser einen Woche kriegte ich nämlich zunächst eine E-Mail von einer Mutter, die mir sagte, dass sie ihren Sohn Ole genannt hat von mir. Also quasi im Radio den Namen gehört, fand sie so schön, hat sie ihren Sohn auch so genannt. Dann bekam ich zwei Tage später eine E-Mail, weil ich im Night Flight einen Song gespielt hatte, mit dem ich jemanden zu Tränen gerührt hatte. Und noch einen Tag später bekam ich eine E-Mail, weil ich einen Song gespielt hatte im Radio und den Popagenten damals, wo ein Pärchen, also die wollten nur wissen, so, ey, sag mal, was war denn das eigentlich für Musik? Wir waren da gerade so am See und wir haben eigentlich wunderbar gevögelt und die Musik, die du dazu gespielt hast, die war einfach großartig. Diese drei Mails kamen in einer Woche. Das war der Moment, wo ich so gedacht habe, jetzt kannst du eigentlich auch zurücktreten. Habe ich dann aber trotzdem nicht gemacht. Was Fritz für mich immer ausgezeichnet hat, war, dass man früher, als ganz viele Leute noch mit einem Aufkleber, mit einem Fritz-F am Auto rumgefahren sind, dass man wusste, man kennt nicht die Leute, die da drin sitzen, aber man wusste, weil da ein F hinten dran ist, es werden coole Leute sein, die schöne Musik mögen, die so ein bisschen querköpfig abseits des Mainstreams unterwegs sind. Und so war es dann auch, wenn man die Fritz-Hörer irgendwo getroffen hat. Das war eigentlich maximal cool. Und das ist was, was Fritz auch von den Machern ausgezeichnet hat, dass hier auch ganz viele Leute unterwegs waren, die Überzeugungstäter waren. Also die wollten nicht in die Medien, die wollten nicht zum Radio, die wollten immer nur zu Fritz. Und das hat von beiden Seiten, von den Hörern und von den Machern, für mich immer Fritz bedeutet und tut es auch eigentlich immer noch. Das ist das Schöne daran. Und deswegen möchte ich euch jetzt auch noch einen Song mitgeben. Und zwar den, ist jetzt kein Sommertag, wo man als Pärchen so am See liegt, aber trotzdem, vielleicht ist es einfach, passt es ja trotzdem, den Song zu spielen und ihr habt ein Kopfkino, wo damals das Pärchen am See zuvögelte. Fat Freddy's Drop mit Hope, hier auf Fritz, Love Forever. Tschüss, euer Ole. Radio Fritz, this is Lost Frequencies. Happy Birthday! So I wish Radio Fritz, of course, a long life because already 25 years in business, that's really amazing. And again, thank you for the support. So I support you back and I wish you a happy birthday. And yeah, I like to celebrate my birthdays, but the most important thing for me is to be with the people I like. So I hope Radio Fritz is with everybody and all the people they like. And I hope to see you next time to celebrate it with you. Enjoy and see you next time, guys.